Бейглы. Исполняет Песах Бурштейн. Die Hund in Nacht, die steht sehr krank in Tracht. Mit Schmatz ist eingehielt, ist das ganze Leib. Brennt sich auf Feier dort, ich kenn kaum Redner Wort. Wenn zu Rismit sing ich mein traurig Lied. Oi käufsche Beigele, oi heiße Beigele, seht meine Eigele, sinnen verschmal. Oi, oi Klientele, geht auf Patentele, in das ist alles, alles, was ich aufgebracht. Oi, oi Klientele, geht auf Patentele, in das ist alles, alles, was ich aufgebracht. Oi, oi, beim Ballabus, gedient mit Gräus Pardrus, a Reus gestippt hat mich, dort ist der Gast. Der Frost in Reusen brennt, verfreuern meine Hände, bin zu Rismi, sing ich mein traurig Lied. Nu käufsche Beigele, die letzte Beigele, weil mir kein Keuch ist, ist schön bald nicht du. Wird schwach die Lingele, im Gicher Jingele, weil frisches Feure, Feure kennt ihr kriegen du. Wer schwach den Lingerlöch, im Gicher Jingerlöch, weil frisches Heure, Heure kennt ihr kriegen du. Der Futter ist schon teut, die Mutter lebt in Neut, zwei Schwestern sind es eh geblieben ganz allein. Heute reiß ich auf die Wand, will man von dir Patent, man reißt die Bäckerlöch heraus von deine Hand. Nu käufsche Beigele, oi heiße Beigele, seht meine Eigele, sinnen verschmach. Oi, oi Klientele, geht auf Patentele, in das ist alles, alles, was ich aufgebracht. Oi, oi Klientele, geht auf Patentele, in das ist alles, alles, was ich aufgebracht. Verkäuten sich Mädele, ihr neut verkleidele, a viele Weiberle, macht euch nicht aus. Es trinken teus der Meuch, nicht du scheu mehr kein Keuch, gefallen sennen mir, weil die neut ist reus. Nu käufsche Beigele, die letzte Beigele, weil meine Eigele sind etwas schmach. Oi, oi, Klientele, geht auf Patentele, in das ist alles, alles, was ich aufgebracht. Oi, oi, Klientele, geht auf Patentele, in das ist alles, alles, was ich aufgebracht.